Und über all dem hängt das Damoklesschwert aus Strichcodes. Ist dir lieber okay, fehlt sein Geld, Zeiten des Glück. Wechseln sich ab mit Verzeihung, Verzeichnung, keine Zeit. Und der Kühlschrank ist voll und ich bin nüchtern. Beavis aus Gold und das Paradies. Ein Baum voller Früchte, alles Gerüchte, die Reality. Ein Damoklesschwert aus Strichen, geführt von der Hand eines ohne Gewissen. Er hat die Control und das Wissen über verbotene Schriften, unlogische Dinge und 5% Zinsen, durch die Flüchtlinge ertrinken. Man kann jedes Land zwingen, seine Balance zu verringern. Und an den Blasers und Gymnen ist nach dem Stand der Dinge die Bildung von Verstand gut gesteuert, gut besteuert wie Trinken, Wein und Tabak. Ich habe noch kein Asthma, doch spende ab und zu bei der HEMA etwas Plasma. Da bekommt man 20 Euro und ein Pflaster und isst gläsern wie ein Glas und ein Zapfhahn. Nur dass man dabei nicht voll wird, es ist ja gerade wieder Zeit von Lutz Bachmann. Doch wenn man Beavis liest wie einen Liebesroman aus dem Mittelalter, sieht man Beavis im Abspann. Und wenn man Beavis liest, kann man sein Auto so nennen wie man will. Kleine Notiz, wenn man Beavis liest. Hat man irgendwann die Wahl zwischen Lederpflege, Geruchsordnung, Sägespäne, Phantomstrom. Und früher klaute ich Kaffee in der Backpack. Jetzt trinke ich Kaffee, der mir schmeckt und schmeckt und schmeckt. Rasenmäher Cup. Rennen mit modernen Schafen. Ein Damoklesschwert mit Strichcodes geschärft. Ewiges Wachstum predigt was uns entledigt euch der Verfassung. Kein Gewissen, aber ein kluger Schachzug. Damoklesschwert mit Strichcodes geschärft. Kein Blut an der Klinge, dafür Zinsen auf der Verpackung. Für die Stummen, Tauben und Zwinkern mein Smartphone in den Fingern. Barcodes aus Indien. Denn der Stier kam, sah und brachte Geld. Schulden, Waffen, Munition für das Schlachten von Land zu Land. Von Antilopen zu Giraffen. Von Wölfen zu Hunden, von Adlern zu Lachsen, von Mensch zu Mensch. Überall, überall wo Geld fließt, steht diese Welt im Verhältnis. Und wenn man Beavis liest, nicht nur den Sportbereich, kommen seine Worte eines Doktors gleich, der sich sofort verschreibt. Seine im Bochwerkteich und dann wird wieder wochenlang gebackert, no device. Und man kann weder noch warten oder angeln, Mann, das war ein Sommer. Das Motto war, wie man bei Regen trocken bleibt, aber gut für die Birke an dem Bochwerkteich. Aber gut, Fanta war die Mutter von Luna, sie war damals anders, schwarz, Schaf der Familie. Doch sie hat die Metro gesehen, nicht wie ich. Eine Linie auf Display, ihr Frauschen ist wie Bier zu trinken oder Skunk zu rauchen, berauschend. Doch sie braucht eine eigene Pause, ein eigenes Offbeat. Und ich rauche viel zu viel, zeig mir einen, der nicht was er predigt. Sie sind wenig, ich lieb sie immer noch und ewig. Manche sind wie Flammen, die vor Fingern zurückweichen. Und manche werden sich erinnern an einen, wie an den Rauch einer Kerze. Der Glaube, den die Religion beschreibt, liegt im Moment in jedem, in Meißen, nach Meißen verreisten. 2, 4, 6 in der Folterkammer Absinth. Wo bist du hin? Absinth, wo bist du hin? Und ich bin ein Wesen in einem eigenen Auftrag, der nicht von Haus hab. Religionsfreiheit seit Helios 3. Ich bin ein Prototype von Zeit. Eine modische Erscheinung, eine notgeile Erscheinung, ein Toastbrot oder Brotleib. Die Akte 246, wie die Schwerter aus Meißen. Auf noblem Servier präge dir unauffällig den Mann vor uns ein. Lemon Leaf, Lemon Leaf, Lemon Leaf, immer wieder Lemon Leaf. Zehner WG, Container WG, Letter Gives. Letter Beavis, trinke TNT und esse dazu TNT-Wurst. Und Beavis bewegt sich vorwärts in einer Roboterdrohne und hebt Luna eine Socke vom Boden. Ja, feiner Beavis, husch ab. Schon alleine das Wort Abstreich, oder? Alles Maler und lackdicken Messer. Doch wer Beavis liest, ist nicht nur überfliegt, ist in Fachrichtungspresse. um Klassen der Beste. Und das ist nicht schlecht fürs Geschäfte. Jedes Girl, das du mit Liebe siehst, ist doch nur eine, die Beavis liebt. Und Beavis zieht Schlüsse und ich ziehe Schlüssel. Und trat du dagegen, hängst in Schüsseln rum wie Frühstückscereal.